nur einer, nur einer, der nicht berechnet, nur der, der kann mit uns rechnen, nur der, der kann mit uns rechnen. Nur einer, der sich selbst nicht sieht, kann uns die Augen öffnen. Nur einer, der sich selbst vergisst, nur der bleibt unvergessen. Nur einer, nur einer, nur einer, der nicht berechnet, nur der, der kann mit uns rechnen, nur der, der kann mit uns rechnen. Nur einer, der den Mund aufmacht, verbrennt sich die Zunge. Nur einer, der den Kopf hinhält, nur der verliert nicht sein Gesicht. Nur einer, nur einer, nur einer, der nicht berechnet, nur der, der kann mit uns rechnen, nur der, der kann mit uns rechnen, nur der, der kann mit uns rechnen. Alle Länder der Erde, die Regierungen aller Völker, die Bewohner der Millionenstädte, die Menschen aller Landschaften haben ein Ziel. Sie loben Gott, ihren Herrn. Die Menschen führen keine Kriege mehr. Sie quälen keine Andersdenkenden. Sie tragen keine Kämpfe mehr gegeneinander aus. Sie haben die Liebe in ihr Konzept geschrieben. Sie haben erkannt, dass Gott allein der Herr ist. Es gibt nun keine Mächtigen mehr, die sich auf Kosten der Schwachen gesund stoßen. Sie dienen Gott mit großer Freude. Helfen und heilen ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Ihre Freude wirkt wie eine ansteckende Gesundheit. Noch Generationen werden diese Freude weitergeben und von ihr erzählen.